Kapitel 3. Wie lebten unsere Vorfahren? Als Zucker noch gesund war. Zwischen der Zeit unserer Ur-Ur-Urahnen vor tausenden von Jahren und unserer heutigen Welt scheinen Lichtjahre zu liegen. So krass sind die Unterschiede. Doch was sie damals erlebt haben, prägt unser Verhalten bis heute. Im Dunkeln Angst vor Ungeheuern zu haben, ist so ein Überbleibsel. Eine Erinnerung, die tief aus der Vergangenheit kommt, aus dem Leben unserer Vorfahren. Und selbst wenn du morgens einfach nur aufstehst, frühstückst oder mit deinen Freunden spielst, folgst du häufig den Gewohnheiten der Steinzeitmenschen in der afrikanischen Savanne. Hast du dich zum Beispiel mal gefragt, warum du so gerne ungesundes Zeug isst? Warum dir Eis, Schokokuchen oder Chips so verdammt gut schmecken? Das liegt daran, dass dein Körper immer noch meint, in der Steinzeit zu leben. Damals wäre es nämlich sehr dumm gewesen, sich nicht mit Fett und Zucker vollzustopfen. Da unsere Vorfahren weder Supermärkte noch Kühlschränke kannten, mussten sie, wenn sie hungrig waren, in den Wäldern und an den Flussufern nach Nahrung suchen. Und weil in den Flüssen leider keine Cola floss und an den Bäumen keine Eistüten hingen, waren die einzigen Süßigkeiten, die sie hin und wieder entdeckten, reife Früchte und Honig. Und das Schlauste, was sie dann machen konnten, war, sich ratzfatz so viel wie möglich davon einzuverleiben. Stell dir eine Gruppe von Steinzeitmenschen auf Nahrungssuche vor, die an einem Baum voller süßer, reifer Feigen vorbeikommt. Ein paar von ihnen stecken sich nur einige wenige Früchte in den Mund und sagen, so, das reicht, wir müssen auf unsere Figur achten. Die anderen sagen gar nichts, weil sie den Mund voller Feigenbrei haben und noch immer mehr in sich hineinstopfen. Am nächsten Tag kehren sie alle zu dem Baum zurück. Doch es hängen keine Feigen mehr dran. Eine Horde Paviane hat ihn geplündert. Diejenigen, die ordentlich zugelangt haben, sind immer noch satt. Aber den Figurbewussten knurrt der Magen. Archäologen haben ziemlich viele Frauenskulpturen aus dieser frühen Zeit gefunden. Und diese Frauen waren in den allermeisten Fällen erstaunlich mollig. Eine besonders schöne Skulptur haben Archäologen Venus von Willendorf getauft. Das war natürlich nicht ihr richtiger Name, denn den kann man nach 30.000 Jahren nicht mehr herausbekommen. Zu Venus' Zeiten war es offensichtlich ein Zeichen von Gesundheit und Erfolg, wenn man ordentlich Speck auf den Hüften hatte. Klar, nicht alle Steinzeitfrauen sahen aus wie Venus, so wie heute nicht alle Frauen wie Werbemodels aussehen. Aber damals wussten alle, dass sie so viel Süßes essen mussten, wie sie konnten. Das galt als gesund. Vermutlich haben Steinzeiteltern mit ihren Kindern also nicht geschimpft, wenn sie zu viel, sondern wenn sie zu wenig Süßes naschten. Hör auf, ständig diese labbrigen Salatblätter zu knabbern und iss endlich was Zuckerhaltiges. Die Steinzeitmenschen haben uns ihre Vorliebe für Süßkram vererbt. In unserem DNA-Bauplan steht in fetten Buchstaben geschrieben, wenn du auf etwas Süßes stößt, stopf dir so viel wie möglich davon rein. Sofort. Natürlich hat sich unsere Welt seit Venus von Willendorfs Zeiten komplett verändert. Kaum jemand muss heute noch stundenlang durch die Savanne laufen, um etwas zu essen zu finden. Wenn wir hungrig sind, gehen wir in die Küche und öffnen den Kühlschrank. Fertig. Falls sich darin allerdings ein Schokoladenkuchen befindet, spult ein uraltes Programm in uns ab und wir reagieren genau so, wie es die Steinzeitmenschen vor einem Feigenbaum getan hätten. Unser Körper überfliegt die Anweisung in seinem Bauplan und brüllt, »Hey, ich bin auf etwas Süßes gestoßen. Schnell auffuttern, bevor es mir jemand weg ist!« Der Bauplan ist veraltet, aber unser Körper hat das noch nicht gemerkt. Er hat keine Ahnung, dass wir inzwischen nicht mehr in der Savanne leben. Er weiß nicht, dass wir Kühlschränke und Schokoladenkuchen haben und dass uns die Paviane nichts mehr wegfressen. Wir stopfen also den kompletten Schokokuchen in uns hinein und am nächsten Tag gehen wir in den Supermarkt und kaufen Nachschub. Und wenn wir dann später die Kühlschranktür öffnen, kann unser Körper sein Glück kaum fassen. Unglaublich, etwas Süßes, schnell auffuttern. Wir können den Kühlschrank noch so oft öffnen und Schokokuchen darin entdecken. Unser Körper wird jedes Mal genauso reagieren, wie unsere Ur-Ur-Urgroßeltern es beim Anblick eines Feigenbaums getan hätten. Er wird nichts dazulernen und die Mahnungen unseres Gehirns, Du lebst nicht mehr in der Steinzeit, das ist keine gute Idee. Immer wieder überhören. Du siehst, je mehr wir uns mit dem Leben unserer Urahnen beschäftigen, desto besser verstehen wir unser Verhalten heute.